1921 kam ein überwältigendes poetisches Dokument über die Faszination der modernen Großstadt in die Kinos. Manhattan. Im Titel steckt der Name, den die ersten Bewohner des heutigen Manhattan, die Algonquin-Indianer, der Insel gegeben haben und der auch in Walt Whitmans Gedichten über New York auftaucht. Verschiedene Zeilen daraus werden im Film mehrmals vor die fast schwarze Großstadtsilhouette geblendet. Der Poesiefilm Manhattan zählt als das erste Stadtporträt zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. Zwei Fotografen, Paul Strand und Charles Sheeler, haben ihn gedreht. Das sind beide sehr wichtige und sehr bekannte Fotografen des 20. Jahrhunderts. Diese Fotografie und der Stil ihrer Fotografie, das Industrielle, das taucht in dem Film sehr stark auf und dominiert den Film regelrecht. Zeigt natürlich auch ganz schön, wie sie diese Stadt, die ja doch, denke ich, für alle damals, diese Stadttypus sehr neu war, wahrnehmen und wie sie ihn darstellen möchten. Es wurden in kürzester Zeit Hochhäuser gebaut mit neuester Technologie. Man konnte immer höher bauen. Was sich in schwindelerregenden Stadtpanoramen aus der Vogelperspektive spiegelt. Ulrike Almuth-Sandig ist fasziniert von dem frühen Dokument, liest Whitmans Zeilen, während sie den Stummfilm sieht. Wir haben hier gleich das erste Zitat von Whitman und das geht so: City of the world, for all races are here. City of tall facades, of marble and iron, proud and passionate city. Ich wollte auch gerade noch sagen, ich hoffe, dass das nicht in der späteren Bearbeitung dieses Films ist, sondern auch im Original so war, dass der Hintergrund so eingeschattet ist. Und das ist natürlich wunderschön. Wie aneinandergereihte, funkelnde Diamanten in der Nacht, so taucht die Skyline New Yorks vor dem schwarzen Hintergrund auf. Eine große Fähre erreicht den Hafen, Menschenmassen, alle fein gekleidet, viele Männer in Anzug und Hut verlassen das Schiff, strömen in die Stadt. Es folgen ruhige Architekturaufnahmen der Hochhäuser. Nur vom Rauch der Kaminschlote bewegte Filmstills. Die Kamera verweilt lange bei einer Szene, bei Bauarbeiten, Kränen. High growths of iron, slender, strong, splendidly uprising toward clear skies. Wollen wir mal sehen, wie sie das angeschlossen haben. So eine Liebeserklärung will ja auch sozusagen was Typisches zeigen, aber auch was ganz Eigenes. Und das trifft jetzt auf unser Bildgedächtnis der wahrscheinlich am meisten abgefilmtesten Stadt Amerikas. Wuchtige Schattenrisse der Hochhäuser, dramatische Mauerkanten in Schwarz-Weiß und dann fährt auch noch die Titanic ins Bild. Pathos, wohin das Auge reicht. So große Würfe und sich selbst für den absoluten Nabel der Welt halten als Stadt jetzt. Also damit meine ich jetzt nicht nur Whitman und den Fotografen und den Filmemacher, sondern ich meine auch, was sie dargestellt haben, diesen Mythos des Größenwahns von Manhattan. Und das ist was, was unserer Kultur doch sehr widerspricht, aber was ich merke, was uns auch ein bisschen fehlt, weil es uns an Selbstbewusstsein da manchmal mangelt, dem falschen Pathos was entgegensetzen zu können. In den frühen Poesiefilmen werden die Gedichte oft ähnlich einer Drehbuchvorlage verwendet. Zumindest sind sich Text und Bild noch sehr nah. Ganz anders heute. Das Verhältnis von Gedicht und bewegtem Bild immer wieder neu auszuloten, Spannungsverhältnisse herzustellen, gegenläufige Beziehungen zu proben, all das gehört zur Experimentierfreude heutiger LyrikerInnen und FilmerInnen. Manchmal ist die lyrische Vorlage nur noch punktuell zu erahnen. Jürg Halter etwa arbeitet bewusst mit Gegensätzen zwischen Bild und Text. Ein Beispiel erfunden, wenn jetzt zum Beispiel ein Gedicht, das über den Wald ist, wenn man das dann filmisch umsetzt, dass man das dann vielleicht so in einer Stadt dreht, wo überhaupt keine Bäume und nichts von der Natur vorkommt und sich dadurch dann die Spannung ergibt, dass eigentlich immer von diesen Bäumen erzählt wird, aber die sind im Bild nie sichtbar, aber es fällt einem dann auf, wo sie sein könnten oder eben diese Assoziation, da war mal die Natur und die hat sich zurückgezogen. Besondere Spannung erzeugt die Dramaturgie des Rätsels. Manche Poetry-Filme geben nur ganz wenige Hinweise oder enträtseln erst am Ende, in welchem Verhältnis sie zu einem Gedicht stehen. Thomas Zantegiacomo findet es besonders interessant, wenn er anfangs nicht erkennen kann, wo das Gedicht auftaucht. Das ist für mich sehr spannend, wo ich sozusagen Schritt für Schritt etwas erkenne oder wo ich das Gefühl habe, da ist was. Und wenn ich dann den Film mir genauer nochmal angucke, nochmal durchlese und so weiter und dann erkenne, okay, ja genau, da ist das Gedicht besonders stark umgesetzt worden oder da hat der Film besonders schön mit den Metaphern oder mit den Bildern des Gedichts gearbeitet. Das ist eine. Und das andere ist immer, wenn der Film an sich zu Ende ist und man noch eine ganze Weile da sitzt und eigentlich nichts sagen kann, weil man immer noch so beeindruckt ist von dieser Umsetzung. Schlag um Schlag, sag, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, leuchtende Schafe, Friedrich. Und jetzt? Schlafe ein. Magischer Raum mit E-Piano und Kühlschrank. Poesiefilme, eine Sendung von Astrid Meierle. Es sprachen Katja Hensel und Olaf Ölstrom. Regie Giuseppe Majo, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.